glänzt der Rasen, beweglich ein schon die wache Quelle. Die Birken neigt ihr schlankes Haupt, und im Geblätter rauscht es und schimmert, und die grauen Gewölke streifen rötliche Flammen dort, verkündende, sie wallen geräuschlos auf, wie Fluten am Gestade. Eile mir nicht zu schnell, du goldener Tag, zum Gipfel des Himmels fort. Denn offener fliegt vertrauter dir mein Auge, du freudiger zu, solang du in deiner schönen Jugend nicht blickst. Und noch zu herrlich nicht, zu stolz mir geworden bist. Göttlicher Wandrer mit dir, doch lächelst des frohen Übermütigen du, dass er dir gleichen möchte. Segne mir lieber dann mein sterblich Tun und heitere wieder Güte.